Räuberische Spinnen und Skorpione waren mittlerweile ebenfalls in den üppigen Wäldern zu Hause, und über den Boden wanden sich wahrscheinlich Würmer und Schlangen. Hier können wir allerdings nicht sicher sein, denn ihr weiches Körpergewebe ist nicht in Form von Fossilien erhalten geblieben. Wenn wir den Waldboden der Karbonzeit umgegraben hätten, die Lebensgemeinschaften der kriechenden Kleintiere, die wir dort entdeckt hätten, hätten nicht wesentlich anders ausgesehen als jene, die uns heute begegnen. Wenn wir den Blick nach oben wenden und uns die dichte, dunkle Unterseite der Baumkronen genau genug ansehen, erkennen wir vielleicht, wie diese ältesten Wälder trotz der Stille auch der Schauplatz einiger früher wichtiger Entwicklungsschritte landlebender Tiergesellschaften waren. Besonders deutlich wird das in Hampstead, in der britischen Stadt Birmingham, dem Juwel der Midlands. Wie Wales, so mag auch dies eine seltsame Ortswahl sein, wenn wir uns mit den Ursprüngen der Ökosysteme in den tropischen Wäldern beschäftigen wollen. Aber die Kohleschichten, die im 18. und 19. Jahrhundert die Industriellen nach Birmingham lockten, eignen sich ideal für eine Betrachtung der Wälder aus der Karbonzeit. Einer Zeit, in der Birmingham nicht weit vom Äquator gelegen hätte. Im Jahr 2016 präsentierten Wissenschaftler einen unglaublich bedeutsamen Fund im Zusammenhang mit der Evolution der ersten Vierbeiner. Bei der Entdeckung handelte es sich um 20 rote Sandsteinplatten, die unbeachtet im Lapworth Museum of Geology gelegen hatten, seit ein Lehrer sie Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt hatte. Wissenschaftler fotografierten die Funde mit modernsten Scanning-Verfahren von allen Seiten. So entstanden insgesamt 100 Fotos aus verschiedenen Höhen und Richtungen, eine Methode, die als Fotogrammetrie bezeichnet wird, und bauten daraus dreidimensionale Modelle der Spuren auf, die auf den Platten zurückgeblieben waren. Für Luke Mead, den leitenden Autor der Studie, der die Blöcke nach über 100 Jahren nochmals untersucht hatte, eröffneten die Befunde ein Fenster zum Birmingham am Ende der Karbonzeit. Bei der Analyse der dreidimensionalen Modelle entdeckte man eine Reihe von Fußabdrücken, die vom immer aktiver werdenden Tierleben in dieser Phase der Erdgeschichte auf den schlammigen, bewaldeten Überschwemmungsebenen hinterlassen worden waren. Am zahlreichsten waren Amphibien oder ähnliche Tiere. Sie tauchten als erste vierbeinige Tiere aus den Ozeanen auf und besiedelten das Land. Erste, kurze Ausflüge auf das Trockene unternahmen sie schon im späten Devon. Die warmen, feuchten Sumpfwälder der Karbonzeit und ihr Einfluss auf die Erdatmosphäre versetzten die Amphibien in die Lage, sich in den Lebensräumen an Land auseinander zu entwickeln. Sie wurden zu den wichtigsten Landraubtieren. Manche von ihnen erreichten eine Länge von mehreren Metern, verzehrten die vorhandenen Krabbeltiere und suchten in Sümpfen und Flüssen nach Fischen. Aber wie die heutigen Frösche und Molche waren sie immer gezwungen, zur Eiablage ins Wasser zurückzukehren. Deshalb konnten sie das Land nur in begrenztem Umfang besiedeln. Die Fußabdrücke von Birmingham deuten aber auf zwei weitere Gruppen von Wirbeltieren hin, die gehen konnten, sich fortpflanzten und die ersten dauerhaft landlebenden Gemeinschaften bildeten. Die seltenen Spuren der großen Pelikosaurier, die wahrscheinlich ein wenig wie die heutigen Komodowarane aussahen, repräsentieren ein Mitglied einer uralten Abstammungslinie, aus der am Ende die Säugetiere hervorgingen.